Abschnitt 2 von Großstadt von Dora Dunker. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Jesse. 14 Tage später war alles geordnet. Der bescheidene Hausrat war unter Aufsicht Onkel Karls verkauft worden, bis auf ein paar Möbelstücke, die der Inspektor bei Karsten eingestellt hatte, und das kleine Eigentum der Mädchen, das nach Berlin vorangeschickt worden war. Lotte und Lena hatten ihr mütterliches Erbteil ausgezahlt erhalten und ihr bisschen Kleidung zusammengepackt. Bei den wenigen bekannten Familien, Lotte hatte dabei auch ihre Kundschaft nicht vergessen, waren Abschiedsbesuche gemacht worden. Und während an einem der ersten Oktobertage der Inspektor, die Pfeife im Munde, sich gemütlich in Karstens Garten in der Sonne dehnte, froh die ganze Schererei los zu sein, dampften Lotte und Lena fröhlicher Zukunftshoffnungen voll der neuen Heimat entgegen. Onkel Karl war tags zuvor in entgegengesetzter Richtung in seine Heimat zurückgefahren. Nur seinen Nichten zuliebe hatte er es so lange in dem kleinen Nest und bei seinem schrulligen Schwager ausgehalten. Lotte und Lena hatten nur eine einzige gute Bekannte in Berlin. Marie Weber, eine Schulfreundin Lenas. Sie wurde von Lena außerordentlich bewundert, da sie schon seit einem Jahre als Telefonistin angestellt war. Es traf sich sehr glücklich, dass Fräulein Weber bei Ankunft der Schwestern gerade dienstfrei war. Sie konnte die Landsmänninnen an der Bahn empfangen und gleich zu dem bescheidenen Hotel Garni führen, in dem sie selbst bei ihrer ersten Ankunft in Berlin abgestiegen war. Soweit es ihre Zeit erlaubte, stand sie auch sonst den Schwestern während der ersten Tage rührig zur Seite und veranlasste auch Lena dazu, sich unverzüglich noch einmal bei der Oberpostdirektion zu melden. Vor allem aber musste so schnell als möglich eine passende kleine Wohnung gefunden werden, damit Lotte keine Zeit verlor. Von Rechts wegen, behauptete Fräulein Weber, hätte sie schon Anfang September ihr Geschäft eröffnen müssen, wollte sie auf einen Saisonerfolg rechnen. Lotte aber ließ sich durch diese Behauptung nicht einschüchtern. Mit rastlosem Fleiß gedachte sie, das Versäumte nachzuholen, sobald sie nur erst ein Arbeitsstübchen hatte und über die Bezugsquellen genügend orientiert war. Mit der Kundschaft, hoffte sie, würde sich's dann schon machen. Hatte sie doch zu Haus, solange es mit der Mutter noch leidlich gegangen war, einen ganz respektablen Kundenkreis gehabt. Zu ihrer großen Genugtuung hatte Lotte auch hier das Handgeld sozusagen in der Tasche. Marie Weber hatte bereits einen Winterhut bei ihr bestellt. Allerneueste Mode im Preise von 10 Mark. Wenn der Hut schön würde und sie recht gut kleidete, hatte die Telefonistin versprochen, unter ihren Kolleginnen für Lottes Hüte Propaganda zu machen. Während Lotte schlichter Sinn sich nur auf das nächste Notwendige richtete, war Lena förmlich berauscht von Berlin, das sie bisher nur einmal flüchtig besucht hatte. Ganz gegen ihre sonstige praktische Gewohnheit brachte sie ganze Tage nur im Anstaunen der Berliner Herrlichkeiten hin. Der in diesem jungen Geschöpf lebende und bisher kaum geweckte Schönheits- und Genusssinn kam in diesen ersten Berliner Tagen mit plötzlicher Gewalt zum Ausbruch. Was konnte man in den wundervollen durchsonnten Herbsttagen auch Besseres tun, als die märchenhaft schönen Auslagen hinter den großen Spiegelscheiben der Magazine bewundern, den herrlichen Tiergarten durchstreifen, Denkmäler und private sowie öffentliche Prachtgebäude beschauen? Nein, so wundervoll hatte Lena sich Berlin denn doch nicht vorgestellt. Lotte war wirklich grenzenlos philiströs, dass sie an nichts weiter dachte, von nichts weiter sprach, als von Wohnungssuchen und Wohnungseinrichtung, von Einkäufen an Material und den besten und billigsten Bezugsquellen. Blieb Lotte wirklich einmal an einem Schaufenster stehen, so war es zweifellos das einer Modistin, von dem sie dann ihrerseits nicht loszureißen war. Lottes inständige Bitten, ihre unantastbaren Beweisführungen, dass dies Leben nur Geld verschlinge, ohne die geringste Aussicht auf Einnahmen zu gewähren, vermochten Lena endlich dazu, mit dem Wohnungssuchen ernst zu machen. Die Wirtin des kleinen Hotel Garni, in das Marie Weber sie geführt hatte, war eine ordentliche Frau. Sie meinte es gut mit den hübschen, jungen, gänzlich erfahrungslosen Dingern und hatte ihnen geraten, sich an die Querstraßen der südlichen Friedrichstraße zu halten. Dort würde eine kleine, passende Hofwohnung im Preise von 300 bis 400 Mark noch zu finden sein. Überdies sei die Gegend für die Zwecke von Fräulein Lottchen außerordentlich günstig. Es wohne da in den großen Mietskasernen eine Menge kleinen Publikums beisammen, das sie als Kunden heranziehen könne. Auf eine Konkurrenz mit Gerson und Bestellungen aus dem Tiergartenviertel würde sie ja wohl doch nicht gleich rechnen können, hatte die Wirtsfrau lächelnd hinzugefügt und Lottchen dabei freundlich auf die Schultern geklopft. So hatten die Schwestern, von Marie Weber des Näheren unterwiesen, in der Krausen- und Schützenstraße zu suchen begonnen, aber nichts eigentlich Passendes oder Wünschenswertes gefunden. Lena war der Sache bald überdrüssig. Der Tag war sommerlich warm und sie schlug vor, in einer kleinen Konditorei in der Nähe Station zu machen und Eisschokolade zu trinken. Lotte aber, für gewöhnlich die bei weitem nachgiebigere und minder energische von beiden, verstand in diesen Angelegenheiten nun einmal keinen Spaß. Sie erklärte Lena ganz kategorisch, dass sie erstens, seitdem sie in Berlin wären, täglich mindestens 60 Pfennig zu viel verbraucht hätten und zum zweiten, dass sie die Wohnung noch heute suchen, finden und auf eigene Hand mieten werde, wenn Lena noch einmal abschnappe. Das half. Lena wollte sich denn doch das Heft nicht so ohne weiteres aus den Händen winden lassen. Auch war Lotte, trotzdem sie sich jetzt im ersten Ansturm mächtig zusammenraffte, im Grunde herzlich unpraktisch und würde vermutlich, auf sich selbst gestellt, eine grundfalsche Wahl treffen. So suchten sie denn gemeinsam weiter, bis sie in der Tat noch an demselben Nachmittag nicht nur etwas Passendes, sondern auch etwas Hübsches gefunden hatten. In der Zimmerstraße, zwischen der Wilhelm- und Friedrichstraße, waren sie, einem Mietzettel nachgehend, in eines der älteren Berliner Häuser geraten. Durch einen tiefen, dunklen Torweg kamen sie in einen überraschend freundlichen, hellen Hof, um den sich die Hintergebäude im Viereck zogen. Keines über zwei niedere Stockwerke hoch, so dass der blassblaue Oktoberhimmel breit und hell hineinsehen konnte. In einen Winkel gedrückt stand sogar noch ein alter Nussbaum da und breitete sein noch völlig grünes Blätterdach über die sauberen Pflastersteine. Vor den meisten der Fenster waren grüne Blumenbretter, dicht mit buntblühenden Herbstpflanzen bestellt, angebracht. Hinter den Scheiben blinkten schlichte, aber durchaus saubere Vorhänge. Nirgends lärmten schmutzige, verwahrloste Kinder. Alles machte einen gediegenen, freundlichen Eindruck, der weit mehr an kleinstädtisches Behagen als an das wüste Durcheinander großstädtischer Mietskasernen gemahnte. Lotte fühlte sich wohl hier, noch ehe sie die im Hinterhaus zu vermietende Wohnung angesehen hatte. Hier würde sie, das war ihr im ersten Augenblicke klar, arbeiten und etwas leisten können. Die großen, hohen Häuser mit den engen, dunklen Höfen hatten sie von Anfang an erschreckt und geängstigt, wenn sie sich auch in ihrem ausgesprochenen Pflichtgefühl überwunden haben und jedes einigermaßen passende Quartier ohne Rücksicht auf ihre besonderen Liebhabereien gemietet haben würde. Lena war nicht im gleichen Maße begeistert. Sie fand das ganze Anwesen grenzenlos kleinbürgerlich, so gar nicht ein bisschen Berlin. Aber am Ende gestand sie seufzend, dass sie ja vorerst nicht in der Lage seien, große Sprünge zu machen. Also zugegriffen, wenn die Wohnung einigermaßen taugte. Eine schmale, sehr steile Treppe führte zu dem zweiten Stockwerk hinauf. Die Wohnung bestand aus einer Küche, einem großen, freundlichen zweifenstrigen und zwei kleinen einfenstrigen Zimmern und kostete 400 Mark. Sämtliche Räume gingen ineinander. Der einzige Übelstand war der, dass die Küche zunächst an der Treppe lag, so dass Lottes zukünftige Kundschaft diese Küche würde passieren müssen. Aber auch darin sah die kleine Enthusiastin keinen Hinderungsgrund. Man konnte mittels einer Gardine einen ganz netten Durchgang herstellen, der von dem dahinterliegenden Wirtschaftsapparat nichts ahnen ließ. Mit dem Wirt, einem der Ladenbesitzer des Vorderhauses, wurde ein kulanter Vertrag auf 2 Jahre abgeschlossen. Ganz stolz darauf, Besitzerinnen einer eigenen Wohnung in Berlin zu sein, verließen die Schwestern das Haus. Auf der Straße drückte Lotte zärtlich Lenas Arm. »Wenn Muttchen das erlebt hätte, Lena, wie glücklich würde sie gewesen sein!« Lena nickte nur und zog Lotte rasch zu einem Schaufenster, in dem Einrichtungsgegenstände ausgestellt waren. Hatte man die Wohnung einmal, sollte es nun auch rasch ans Möblieren gehen. Die Einrichtung, die beiden Schwestern gleichen Spaß machte, hatte aber auch eine böse Schattenseite. Sie riss ein weit größeres Loch in das mütterliche Erbteil, als sie irgend vermutet hatten. Erst jetzt sahen sie, dass das, was sie von Haus mitgebracht hatten, kaum für das Notwendigste ausreichte. Gardinen für sämtliche Fenster, Vorhangstoff, um den künstlichen Korridor herzustellen, ein Sofa und ein paar Sessel für die Kundschaft, ein großer Arbeitstisch, ein Glasschrank für die Auslage der fertigen Hüte, eine bescheidene Kücheneinrichtung und 1000 andere Dinge mehr mussten beschafft werden. Das erste große Zimmer wurde als Verkaufs- und Empfangsraum eingerichtet. Lotte nannte es ihr Atelier. Das erste kleine zum Arbeits-, Ess- und Wohnraum, in dem dritten, noch kleineren, schliefen die Schwestern. Es war gerade für die Betten und ein Waschtischchen darin Platz. Während Lena noch mit der Einrichtung beschäftigt war, begann Lotte mit den Einkäufen für ihr Geschäft. 2 große Kaufhäuser waren ihr genannt worden, in denen sie alles Notwendige geliefert erhalten würde. Für den Einkauf von rohen Hüten das En Gros und Exportgeschäft von Ehlermann in der Leipziger Straße, für den laufenden Bedarf an Band, Federn und Blumen, Seiden, Gassé und Futterstoffen das Konfektionshaus von Levin am Haus Vogteiplatz. In dies luxuriös, im großen Stil eingerichtete Geschäftshaus einzutreten, hatte Lotte das erste Mal eine heftige Überwindung gekostet. Das prächtige Haus mit den eleganten Schaufensterauslagen, die hochherrschaftlichen Equipagen, die vor der Tür hielten und denen Damen in den elegantesten und modernsten Herbsttoiletten entstiegen, der galonierte Diener, der die breiten Glastüren aufstieß, das alles hatte sie derartig eingeschüchtert, dass sie eigentlich gar nicht gewagt hätte, dies Geschäftshaus zu betreten, wenn nicht Fräulein Weber, sowohl als auch die Hotelwirtin, sie vorher ausdrücklich versichert hätten, dass aus diesem großen, prächtigen Hause viele Hunderte von jungen Mädchen in gleicher Lage wie sie ihren Bedarf bezögen. Nach einiger Zeit fasste sie sich endlich ein Herz, trat ein und begann zu den 6 verschiedenen Hüten, die sie bei Elermann erstanden hatte, Bänder, Blumen und Sammet, ja sogar ein paar billige Federn auszusuchen. Der Einkauf ging sehr langsam und umständlich vonstatten. Aber da der junge Mann, der Lotte bediente, auf den ersten Blick sah, dass er einen Neuling aus der Provinz vor sich hatte, übte er Geduld. Das Genre kannte er. Überdies war die Kleine weit hübscher und hatte trotz ihrer Schüchternheit bedeutend bessere Manieren als andere ihres Schlages. Heut, als beim ersten Einkauf, musste Lotte sämtliche Waren bar bezahlen, aber es wurde ihr gleichzeitig mitgeteilt, dass ihr von ihrem nächsten Einkauf ab schon ein Monatskredit auf Buch eröffnet werden würde. Bei regelmäßigen monatlichen Zahlungen erhalte sie 4% Vergütung. Über Lottes feines, blasses Gesichtchen zog ein frohes, dankbares Lächeln. Wie freundlich und entgegenkommend man in Berlin doch war! Wenn sie nur wüsste, warum man sie und Lena so sehr vor Berlin gewarnt hatte. Vor allem Franz Krieger. Wenn er auch nicht viel darüber gesprochen hatte, so war doch sein ganzes Wesen eine einzige, große, stumme Warnung gewesen. Ob er am Ende nur so schwarz gesehen, weil er sie gern hatte? Sie wusste es längst, aber immer hatte sie sich gescheut, es ihn merken zu lassen. Sie mochte ihn auch gern, gewiss, aber in anderer Art. Und alles in allem hatte Lena viel mehr für ihn übrig. Lena mit ihrem frischen, lustigen, fröhlichen Wesen passte ja auch viel besser zu ihm, denn er war im Grunde auch lustig und heiter und nur immer so schrecklich verlegen ihr und Vater gegenüber. Es tat ihr ja von Herzen leid, aber wahrhaftig, sie konnte nicht anders. Sie hatte ganz andere Zukunftspläne, als die Frau eines Mannes zu werden, mit dem sie schon von Kindheit an gut Freund gewesen war. Hinaufarbeiten wollte sie sich, wie so viele in Berlin es vor ihr getan hatten. All ihren Fleiß wollte sie zusammennehmen, bis sie es zu einem feinen Geschäft mit einem großen, prachtvollen Laden gebracht hatte, wie sie hier so viele sah. Dann sollten Vater und Schwester bei ihr wohnen und es so recht von Herzen gut bei ihr haben. Und dann, ja dann, wenn dann ein Mann bei ihr anklopfte, den sie lieb hatte mehr als alles auf der Welt, dann sollte er sie haben, ob er arm oder reich war, und herrlich und in Freuden wollten sie miteinander leben. So ganz in Gedanken versunken, bis an das Kinn bepackt, war Lotte zu Hause angelangt. Als sie über den Hof schritt, hörte sie von ihrer Wohnung her, in der alle Fenster offen standen, um die köstlich warme Sonne einzulassen, eilfertige kurze Hammerschläge, die indes verstummten, während sie die Treppen hinaufstieg. Die Tür zur Küche war halb geöffnet. An dieser Tür aber prangte etwas, was Lotte noch nie gesehen und was ihr die Röte der Freude bis unter das goldbraune Stirnhaar trieb. Ein großes, weißes Porzellanschild mit der weithin leserlichen schwarzen Inschrift »Charlotte Weiß, Putzmacherin«. Hinter der Tür aber lachte Lena vor Freude über ihre gelungene Überraschung. Bei Tisch, die Herrichtung eines einfachen Mittagsbrotes hatte Lena bis zu ihrer Anstellung übernommen, rechneten die Mädchen und kamen zu dem betrübenden Resultat, dass von den 1500 Mark Kapital seit ihrer Abreise von der Heimat bereits über 500 Mark für Reise, Hotel, Miete prenumerando, Einrichtung und Lottes heutige Einkäufe verausgabt waren. Lotte meinte zwar, dass damit die Ausgaben ja nun auch überstanden seien und es jetzt ans Verdienen ginge. Lena aber, die wieder sehr praktisch geworden war, seitdem ihr erster Berliner Rausch verflogen, sah die Dinge weniger optimistisch an. Was fingen sie an, wenn ihre Einberufung nicht binnen Wochenfrist erfolgte und Lotte nicht gleich verdiente? Selbst im günstigen Fall würde bis zu ihrer Anstellung als Telefonistin noch immer Zeit genug vergehen. Ärztliche Untersuchung, Aufnahmeprüfung, 4 bis 6 Wochen unentgeltlicher Dienst. Das neue Jahr würde herankommen, ehe sie würde mitverdienen helfen können. Lena wurde plötzlich sehr niedergeschlagen und fing an, sich Vorwürfe darüber zu machen, dass sie für sich selbst nicht an eine interimistische Tätigkeit gedacht hatte. Welche? Da wäre freilich guter Rat teuer gewesen. Lotte durfte von dieser Depression beileibe nichts merken. Lena dankte Gott, dass sie den Kopf so hübsch oben trug und ganz Hoffnung, ganz glückliche Arbeitsstimmung war. Um doch wenigstens selbst auch gleich etwas zu tun, machte sie sich daran, ihre Kenntnisse in Geographie, Aufsatz und Rechnen für die Aufnahmeprüfung wieder aufzufrischen. Lotte nahm indes selbstverständlich zuerst den bestellten Hut für Marie Weber in Arbeit. Ob es daran lag, dass sie ganz etwas besonders Gutes machen wollte, ob ihr von den vielen Modellen, die sie täglich in den Schaufenstern sah, zu vielerlei verschiedene Arrangements vorschwebten und sie verwirrten, kurz und gut, was ihr nie vor dem begegnet war, sie konnte mit dem Hut nicht zustande kommen. Immer wieder hatte sie die Form anders besteckt. Einmal mit Schleifen und Blumen, dann mit Federn, schließlich nur mit Band. Eine ganze Menge Material war schon beschädigt und unansehnlich gemacht worden, und noch immer wollte es nicht das Richtige werden. Kein Wunder, dass das endlich fertiggestellte Machwerk Marie Weber nicht zusagte. Das junge Mädchen war rücksichtsvoll genug, sich nicht weiter darüber zu äußern. Bezahlte auch den ausgemachten Preis. Aber die Schwestern sahen es ihr an, dass sie keine zweite Bestellung machen würde und auch auf ihre Weiterempfehlung schwerlich zu rechnen sei. An diesem Abend weinte Lotte bitterliche Tränen, die ersten heißen seit dem Abschied von der Mutter Grab. Ihr Selbstvertrauen war tief herabgedrückt, ihre Hoffnungsfreudigkeit auf null gesunken. Ein besonderer Glücksumstand war es, dass gerade an einem der folgenden Tage Lenas Einberufung eintraf. Nun gab es Neues zu denken und mitzusorgen, und auf Tage hinaus stand für die gutherzige, zärtliche Lotte nichts anderes als Lenas nächste Zukunft auf dem Spiel. Trotzdem die Schwester kerngesund war, erwartete Lottchen sie mit Herzklopfen von der Untersuchung bei dem Kassenarzt zurück. Würden Lenas Seh- und Hörkraft, ihre Lunge und die Blutzusammensetzung auch Gnade vor des gestrengen Augen finden? Nachdem die kleine, schwerblütige Grüblerin über diese Sorge glücklich hinaus war, kam Lenas Aufnahmeprüfung an die Reihe. Bis in den grauenden Morgen des Prüfungstages hatte Lotte die Schwester examiniert und schweren Herzens sich und Lena immer wieder die Frage vorgelegt, ob Lena auch gut bestehen werde. Da der prüfende Postsekretär der Kandidatin selbst keine gar zu ängstliche Herzbeklemmung verursachte, war Lena endlich über Lottes Fragen fest eingeschlafen. Und die kleine Aufgeregte hatte die größte Mühe gehabt, die Schwester morgens rechtzeitig aus dem Bett zu bekommen. Desto größer war die Freude, als Lena mit dem Übermut eines Schulknaben, der wieder mal eine mit Hangen und Bangen erwartete Versetzung hinter sich hat, heimkam. Aufnahmeprüfung, Vereidigung, alles war glücklich überstanden. Und nun ging's mit beiden Füßen zugleich hinein in ein neues Leben. Ende von Abschnitt 2.